16. September. Die allgemeine Rede von der Wahrscheinlichkeit des Anwachsens der Pest in dieser Woche macht ein wenig betrübt. 20. September. Was für eine trübe Zeit es ist. Keine Boote auf dem Fluss. Gras wächst in allen Ecken und Winkeln von Whitehall Court und auf den Straßen keiner außer ein paar elenden Gestalten. Und das Schlimmste von allem ist die Zahl der Pesttoten diese Woche, die um ungefähr 600 mehr als die letzte angestiegen ist, was all unseren Hoffnungen und Erwartungen wegen der Kälte der späten Jahreszeit ganz und gar widerspricht. Denn die allgemeine Zahl ist insgesamt 8.297 und davon auf die Pest 7.165, was 50 mehr ist als die bisher höchste Liste und für uns alle sehr bitter. 27. September. Die Totenliste dieser Woche ist, Gott sei gesegnet, um über 1.800 zurückgegangen. Der erste beachtliche Rückgang, den wir hatten. 29. September. Martin Noel, der Finanzmann, ist diesen Tag an der Pest in London gestorben, wo er die letzten 8 Tage krank daniederlag. 3. Oktober. Höre heute Nacht, dass von unseren 2 Fährleuten, die immer unsere Briefe beförderten und letzten Samstag wohl auf waren, der eine an der Pest gestorben ist und der andere krank an der Seuche im Sterben liegt. Die Pest, obwohl sie woanders abnimmt, ist um den Tower und die Gegend dort größer geworden. 4. Oktober. Sir George Smith berichtet mir, dass die Pest diese Woche um 740 abgenommen hat, aber dass sie an unserem Ende der Stadt noch immer anwächst. 7. Oktober. Auf der Landstraße kommen die Träger mit einer Pestleiche vorbei. Aber Herrgott, was Gewohnheit ist, dass ich so weit gekommen bin, mir fast nichts dabei zu denken. 12. Oktober. Gute Neuigkeiten diese Woche, dass es ungefähr 600 Tote an der Pest weniger gab als in der letzten. 4.327 gegenüber 4.929. 16. Oktober. Zu Fuß zum Tower. Aber Herrgott, wie leer die Straßen sind und wie trübsinnig. So viele arme, kranke Leute auf den Straßen, voller Schweren. Jedermann spricht von diesem Toten oder jenem Kranken und wie viele es da sind und wie viele dort. Und sie erzählen, dass es in Westminster keinen Arzt mehr gibt und nur ein Apotheker übrig ist. Alle sonst sind tot. Aber dass es große Hoffnung auf eine große Abnahme diese Woche gibt. 26. Oktober. Die Stadt beginnt wieder aufzuleben, obwohl die Straßen sehr leer und die meisten Geschäfte geschlossen. 27. Oktober. Durch die Kent Street. Ein elender, armseliger, trauriger Ort. Die Leute sitzen siech und eingewickelt in Verbände vor jeder 4. oder 5. Tür. 31. Oktober. Höre zuverlässig, dass die Pest um über 400 abgenommen hat. Die Zahl ist insgesamt 1.388 und davon an der Pest 1.031. 5. November, Tag des Herrn. Höre, die Pest nehme stark zu in Lambeth, St. Martins und Westminster. 8. November, Fastentag wegen der Pest. Jetzt jeden zweiten Mittwoch im Monat. Nach Deptford. Und froh, außerhalb der Stadt zu sein, denn die Pest, so scheint es, wütet dort mehr denn je. 9. November. Die Sterbeliste ist, zu unser aller Kummer, diese Woche um 399 angewachsen. Und das Anwachsen ist allgemein in der ganzen Stadt und den Vorstädten. 15. November. Die Pest, gelobt sei Gott, hat um fast 400 abgenommen. Macht diese Woche nur noch 1.300 und einige. 21. November. Sehr froh zu hören, dass die Pest sehr heruntergegangen ist. Das heißt, insgesamt unter 1.000 und die Pest 600 und einige und große Hoffnungen auf weitere Abnahme, weil diesen Tag ein sehr außerordentlich harter Frost ist.